einfach geradeaus. Thank you.

I remember the Palazzo. Out on the Palazzo, I say you need to go and try to find you some CDs. We used to go up in that club and we used to rock and roll our drawers off. That's what I'm talking about. I remember the Palazzo. Palazzo forever. Also ganz zahnlos an, ich höre sie mir erstmal an, ne? Ich komme schon mal vor, dass ich halt feststelle, dass ich das halt so reflektiert halt, dass ich das anmache. Ja, fange ich an zu ornanieren. Also ich ornaniere nicht drauf, sondern davor. Das ist mein Problem. Pizza,